euch ein. Tag aus und Tag ein herein. Hallo, Teer und Fuß und Frau. Alle Auspuffgase auf. Oh fein, wir atmen euch ein. Tag aus und Tag ein. Oh fein, Kataklysmen, Ektoplasmen, Atom. An. Hallo, Schwefeldioxid. Hallo, Kohlenmonoxid. Herein, herein, ich atme euch ein. Holt Luft einmal noch ganz tief, tief, tief, ganz tief.